Wie innovativ diese Menschen waren, erkennt man unter anderem daran, dass sie die schlechten Böden mit Mulch aus Vulkangestein anreicherten und unter Bodenniveau gelegene Tiefbeete, Manawai, anlegten, um ihre Nutzpflanzen vor Wind- und Meeresgischt zu schützen. Es sieht sogar so aus, als hätten in Wirklichkeit erst die europäischen Siedler, die 1722 Feuerwaffen, Krankheiten und Sklaverei auf die Insel brachten, den vollständigen Zusammenbruch einer zuvor zweifellos anpassungsfähigen indigenen polynesischen Bevölkerung herbeigeführt. Die Ausbreitung der austronesischen Sprachgruppen über den Pazifik führt uns nun zu einer überraschenden, aber gut passenden Fortsetzung unserer Inselrundreise und zu ihrer letzten Station, den Inseln vor der afrikanischen Küste. Madagaskar, eine der letzten großen Landmassen, die von Menschen besiedelt wurde, liegt rund 400 Kilometer östlich von Mosambik. Unter den Vorfahren der heutigen Malagasy sprechenden Bevölkerung sind einige Angehörige derselben austronesischen Sprachgruppe, die sich von Südostasien auf den Weg machte und auch in Polynesien die ersten Siedler stellte. Es war vielleicht eine der größten Leistungen der Seefahrt in der Menschheitsgeschichte. Vor rund 1000 Jahren brachten Menschen aus Indonesien, die im Indischen Ozean weit gespannte Handelsnetze betrieben, ihre Sprache, ihre Nutzpflanzen und ihre Gene bis auf den afrikanischen Kontinent. Aber wir greifen vor. Wann sich erstmals Menschen auf Madagaskar ansiedelten, ist interessanterweise nicht genau geklärt. Das Spektrum der Vermutungen reicht derzeit von der Zeit vor 10.500 bis ungefähr 1.200 Jahren. Die neueste, detaillierte, auf die Radiokarbon-Datierungen an einer Reihe archäologischer Fundstätten gestützte Analyse sowie eindeutige Belege für bearbeitete Tierknochen legen die Vermutung nahe, dass es spätestens vor 2000 Jahren Menschen auf der Insel gab. Aber wie dem auch sei, diese ersten Pioniere sind aus einem ganz anderen Grund berühmt als die zuvor erwähnten austronesisch sprechenden Siedler. Sie brachten Steinwerkzeuge vom afrikanischen Festland mit, betrieben Brandrodung in den Wäldern und wurden mit dem Verschwinden verschiedener Tiere aus der rätselhaften Megafauna Madagaskars in Verbindung gebracht, so mit dem Aussterben von Riesenlemuren, gigantischen Elefantenvögeln und einer einheimischen Flusspferdart. Bis zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, lange bevor irgendwelche Spuren auf das Abbrennen der Landschaft, den Anbau von Nutzpflanzen und dichte Siedlungen hindeuten, so wurde häufig gemutmaßt, hatten menschliche Aktivitäten entweder direkt durch Jagd oder indirekt durch Veränderungen der Landschaft massive Auswirkungen auf die großen Tiere in den Dornendickichten, den trockenen Laubwäldern und den Bergwäldern des zentralen Hochlandes gehabt. Vor 500 Jahren waren alle über 10 Kilo schweren Wildtiere von der Insel verschwunden. Diese Tatsache wurde schon in den 1980er Jahren als klassisches Beispiel dafür angeführt, wie die Jagd zum Blitzkrieg werden kann, wenn eine Megafauna es zum ersten Mal mit Menschen zu tun bekommt. Allerdings erklärte Christina Douglas, Professorin an der Pennsylvania State University und altgediente Kennerin der Wälder von Madagaskar, in Wirklichkeit ist die Geschichte wieder einmal viel komplizierter. Von archäologischen Fundstätten an verschiedenen Stellen der Insel wurde über die Entdeckung der Knochen von Riesenlemuren und Flusspferden berichtet, die 1100 bis 2300 Jahre alt sind und Schnittspuren tragen. Ebenso konnten Christina und ihre Arbeitsgruppe an prähistorischen Eiern von Elefantenvögeln eindeutige Spuren der Nutzung durch Menschen nachweisen.